Erstmals seit der Einführung vor 14 Jahren leben weniger als 3 Millionen Haushalte von der Grundsicherung Hartz IV. Das berichtete die FAZ unter Berufung auf Zahlen aus Nürnberg. Die Agentur für Arbeit bestätigte dies auf Nachfrage und verwies auf heute veröffentlichte Dezemberzahlen, nach denen es 2,995 Millionen Haushalte waren. Knapp 200.000 weniger als im Vorjahr. Dies liege vor allem, so Nürnberg, am guten Arbeitsmarkt. So sank die Zahl der inländischen Hartz-IV-Bezieher stark und konnte den Anstieg der ausländischen Hartz-IV-Bezieher, der vor allem durch die Flüchtlingsbewegungen nach 2015 ausgelöst wurde, überkompensieren, so die Bundesagentur. Für die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken, Sabine Zimmermann, sind diese Zahlen jedoch noch kein Grund zur Freude. Dann muss man sich fragen, was sind die Gründe für diesen Rückgang? Und da kann man natürlich auch ganz eindeutig feststellen, die demografische Entwicklung hat hier auch zugeschlagen. Statt Arbeit gingen viele Hartz-IV-Bezieher schlicht in Rente. Die Linke, Zimmermann, fordert eine Abschaffung von Hartz IV und eine Existenzsicherung von rund 1.000 Euro im Monat. Die aktuell sinkenden Hartz-IV-Zahlen könnten die Debatte auch innerhalb der SPD rund um die Zukunft von Hartz IV befeuern. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil hatte Ende vergangenen Jahres Korrekturen angekündigt und hatte dabei vor allem die Strafen für junge Hartz-IV-Empfänger im Blick. Sanktionen, die nicht wirkten, aber viele Verunsicherten müssten weg, sagte Heil kurz vor dem Jahreswechsel. An den Grundzügen von Hartz IV will der Arbeitsminister aber festhalten. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, bekräftigte heute in Nürnberg, dass er sich durchaus Veränderungen bei Hartz-IV-Sanktionen vorstellen könnte, auch durch weniger Bürokratie, aber das bestehende System nicht grundsätzlich abschaffen wolle. Die SPD-Parteichefin Andrea Nahles hatte während ihrer Zeit als Arbeitsministerin das Hartz-IV-System nicht radikal verändert. Jetzt schlägt sie aber als Partei- und Fraktionschefin einen anderen Ton an. Die Menschen brauchen einen freundlichen, einen zugewandten, einen echten Sozialstaat. Wir werden Hartz IV hinter uns lassen. Juso-Chef Kevin Kühnert fordert eine komplette Abkehr von diesem System. Die meisten Menschen bräuchten keinen Tritt in den Hintern, sondern eine Perspektive auf Weiterbildung und Beschäftigung. Hartz-IV-Empfänger dürften nicht in die Obdachlosigkeit hineinsanktioniert werden, so Kühnert. Beim Thema Hartz-IV-Sanktionen lässt der Koalitionspartner, die Union, allerdings wenig Veränderungsbereitschaft erkennen und will mögliche Leistungskürzungen beibehalten. Scharfe Kritik kam auch aus der Wirtschaft. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte, das Prinzip Fördern und Fordern müsse beibehalten werden. Die Zukunft von Hartz IV, das Thema bleibt auch im neuen Jahr eine sozialpolitische Baustelle. Der nächste Termin ist die Jahresauftaktklausur der SPD am 10. und 11. Januar. Denn dort will die SPD über ihre programmatische Neuaufstellung reden.